Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 5 in 1 John 1, it says, In Vers 5 von 1. Johannes 1 heißt es, This is the life-giving message we heard him share, and it's still ringing in our ears. Das ist die lebensspendende Botschaft, die wir von ihm gehört haben und die uns immer noch in den Ohren klingt. It's very interesting that the Apostle John calls the message that he heard from Jesus life-giving. Es ist sehr interessant, dass der Apostel Johannes die Botschaft, die er von Jesus gehört hat, als lebensspendend bezeichnet. And I was told that this word only occurs twice in the entire New Testament. Mir wurde gesagt, dass dieses Wort nur zweimal im gesamten Neuen Testament vorkommt. And it has to do with the announcement of the gospel. Und dass es mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun hat. The Apostle John is telling us that everything that he's told us so far, this message is first of all life-giving, and it's the gospel. Der Apostel Johannes sagt, dass alles, was uns bisher gesagt wurde, in erster Linie lebensspendend ist und diese Botschaft das Evangelium ist. The gospel must never bring fear, condemnation, guilt and scare us into heaven. Das Evangelium darf niemals Angst, Verdammnis oder Schuldgefühle hervorrufen, noch sollte es uns durch Angst in den Himmel treiben. There are people who told me that they got saved because the sermons they heard, they got so scared of God and going to hell. Menschen haben mir erzählt, dass sie gerettet wurden, weil sie durch die Predigten, die sie hörten, solch eine Angst vor Gott bekamen und davor in die Hölle zu kommen. Those people, at least the ones I know of, they never walk in victory. Diese Menschen, zumindest die, von denen ich weiß, gehen niemals siegreich durchs Leben. God didn't want to scare us into heaven, he wanted to love us into heaven. Gott will uns nicht durch Angst in den Himmel bringen. Er will uns in den Himmel lieben. And whenever we preach that message, it has to be giving life. Und wann immer wir diese Botschaft predigen, muss sie lebensspendend sein. I like how it's expressed here in the Passion. It says, and it's still ringing in our ears. Mir gefällt, wie es hier in der Passion-Übersetzung ausgedrückt wird. Es heißt, und es klingt immer noch in unseren Ohren nach. Wouldn't it be wonderful that whenever we preach the gospel, it is so powerful that it rings in the people's ears? Wäre es nicht wunderbar, wenn das Evangelium, wann immer wir es predigen, so kraftvoll wäre, dass es in den Ohren der Menschen nachklingt? My dear friend, allow me to challenge you to share a life-giving message wherever you go. Mein lieber Freund, ich fordere dich heraus, teile die lebensspendende Botschaft, wo immer du hingehst. I found out that many people are afraid to share the gospel because they think it's complicated. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen Angst haben, das Evangelium zu verkünden, weil sie denken, dass es so kompliziert ist. Many people think they have to be perfect theologians to be able to preach the gospel. Viele Menschen denken, dass sie perfekte Theologen sein müssen, um das Evangelium predigen zu können. It is not true at all. Das ist überhaupt nicht wahr. The longer I walk with God, the simpler I preach the gospel. Je länger ich mit Gott gehe, desto einfacher predige ich das Evangelium. And when I keep reminding myself, focus on the life-giving simplicity of the gospel. Und wenn ich mich immer wieder daran erinnere, mich auf die lebensspendende Einfachheit des Evangeliums zu konzentrieren, the Holy Spirit is taking that very message and truly bringing life. Nimmt der Heilige Geist genau diese Botschaft und bringt wirklich Leben. I really do believe that there is an incredible last final harvest coming to us. Ich glaube wirklich, dass eine gewaltige letzte Ernte bevorsteht. Millions of people are going to become Christians in a very short time. Millionen von Menschen werden in sehr kurzer Zeit Christen werden. It's going to be an incredible move of the Spirit of God. Es wird eine unbeschreibliche Bewegung des Geistes Gottes sein. And I have news for you. It's not going to be through theologians and people who have learned to preach the gospel theologically perfect. Und ich habe Neuigkeiten für dich. Es wird nicht durch Theologen und Menschen geschehen, die gelernt haben, das Evangelium theologisch perfekt zu predigen. It is going to happen through people who will share a life-giving message that the Holy Spirit makes ring in their ears. Es wird durch Menschen geschehen, die eine lebensspendende Botschaft verkünden, die der Heilige Geist in ihren Ohren widerhallen lässt. Everybody can be used for that. Und jeder kann dafür gebraucht werden. Now he continues to tell us, we now repeat his words to you. Dann fährt Johannes fort und sagt, wir wiederholen jetzt seine Worte für euch. God is pure light, you will never find even a trace of darkness in him. Gott ist reines Licht. Ihr werdet in ihm niemals auch nur eine Spur von Dunkelheit finden. When we read this, I think of the Apostle of James. Wenn ich das lese, denke ich an den Apostel Jakobus. The Apostle of James is challenging us not to be fooled, not to be deceived. Jakobus fordert uns auf, uns nicht täuschen oder irreführen zu lassen. And then it says this: Every good and perfect gift comes from God, the Father of light. Und dann sagt er: Jede gute und vollkommene Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. And there is no change and no shadow in him. Es gibt keine Veränderung und keinen Schatten in ihm. God is not a God that says, okay, I'm going to give you good gifts, but tomorrow I'm going to give you sickness, and then the day after I'm going to give you another disaster, and actually I'm going to give you some trouble, and then I'm going to give you some good things again. Gott ist kein Gott, der sagt, okay, ich gebe dir gute Gaben, aber morgen gebe ich dir Krankheit. Am nächsten Tag gebe ich dir eine weitere Katastrophe und eigentlich gebe ich dir Ärger. Dann gebe ich dir wieder gute Dinge. There's sunshine, then there's clouds, and there's a little sunshine, there's little clouds. God is not like this. There's no shadow in him. Es gibt Sonnenschein, dann Wolken, dann etwas Sonnenschein und dann kleine Wolken. Gott ist nicht so. In ihm gibt es keinen Schatten. So many Christians believe in a God like this. So viele Christen glauben an solch einen Gott. You hear them say, God is good, God is so good when something good happened to them. Man hört sie sagen, Gott ist so gut, Gott ist so gut, wenn ihnen etwas Gutes widerfährt. And then the week later you hear them say, why did God allow this? Why did God allow this? Eine Woche später hört man sie dann sagen, warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott das zugelassen? My beloved friend, there is not even a trace of darkness in God, John tells us here. Mein lieber Freund, in Gott gibt es nicht einmal eine Spur von Dunkelheit, wie Johannes hier sagt. This has several different applications. Dies hat mehrere verschiedene Anwendungen. First of all, it means that God is unchangeable. He is not light, dark, light, dark, light, dark. Erstens bedeutet es, dass Gott unveränderlich ist. Er ist nicht hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Second, the Bible also talks about the darkness of this world, the kingdom of darkness. Zweitens spricht die Bibel auch von Dunkelheit, genauer gesagt von der Dunkelheit dieser Welt und dem Reich der Finsternis. The Bible says that people do their evil deeds in darkness. Die Bibel sagt, dass die Menschen ihre bösen Taten in der Dunkelheit tun. And there's nothing like this in God whatsoever. There is not even a thought of evil in God. Aber so etwas gibt es bei Gott überhaupt nicht. Gott denkt nicht einmal im Geringsten etwas Böses. The more you understand that God is light and only good and only perfect, the more you will be able to trust him. Je mehr du verstehst, dass Gott Licht ist, nur gut und nur vollkommen, desto mehr wirst du in der Lage sein, ihm zu vertrauen. James is telling us that if we believe anything different, we are actually deceived. Jakobus sagt, dass wir uns tatsächlich täuschen lassen, wenn wir etwas anderes glauben. When I think how much darkness Christians have attributed to God, it's very sad. Wenn ich daran denke, wie viel Dunkelheit Christen Gott zuschreiben, ist das sehr traurig. There were some natural disasters and Christians say, this is the judgment of God because people have sinned so much. Es ereignen sich Naturkatastrophen und Christen sagen, das ist das Gericht Gottes, weil die Menschen so viel gesündigt haben. There is no darkness in God. It's all light. In Gott gibt es keine Dunkelheit. Er ist ganz Licht. Tomorrow I continue. Morgen geht es weiter.